Wir tun das hier zum ersten Mal, aber dabei bleibt es nicht. Dabei bleibt es nie. Willkommen zum Cluecast. Mit-Erdling. Gerade keine Möglichkeit, die Nase in ein Buch zu stecken oder einfach keine Lust zum selber lesen. Kein Problem. Wir vom ClueWriting Literaturblog übernehmen das Lesen und wünschen viel Spaß mit der folgenden Kurzgeschichte. Mehr zu unserem Projekt gibt es im Anschluss und hey, besucht uns doch wieder einmal. Wir mögen Besuch. Flucht aus Paris. Seine strohblonden Haare klebten noch immer strähnig an seiner Stirn und sein graublaues Hemd war das letzte Mal vor 3 Tagen gebügelt worden. Hätte er einen kurzen Augenblick innegehalten, hätte er bemerkt, wie angreifbar er sich in dieser trostlosen Halle gefühlt hatte. Aber dazu fehlte ihm die Zeit. Also marschierte er mit ausladenden, stechenden Schritten vorbei an den mit bröckelndem Stuck verzierten Säulen, vorbei an den kleinen Kioskläden, die verloren gegangene Inseln in der Bahnhofshalle trieben, und direkt zu den kleinen Schaltern, die sich mittig vor den alten Gleisen befanden. Vor ihm stand ein älterer Herr, dessen Nacken sich in einer dicken Wulst über den Schultern verlor und er gemütlich einen Glimmstängel rauchte, währenddem er darauf wartete, dass die Dame im roten Sommerkleid vor ihm ihr Ticket entgegennehmen würde. «Pardonnez-moi, Monsieur, je suis très...» Ach, verdammt nochmal! Er hasste Französisch. Noch mehr als er es hasste, wenn ihm seine Ex-Frau in die Dusche folgen wollte, nur um ihm dann zu ungeschickten, frustrierten Sex zu überreden, der ihn langweilte und sie dazu brachte, sich unzählige Hobbys zuzulegen, um sich von der Enttäuschung ablenken zu können. Ja, sie war eine eifrige Näherin, Gärtnerin und Tennisspielerin geworden in all den Jahren, in denen die Liebe zwischen ihnen immer mehr verschwand. Als er an einem Freitag aufgewacht war und sie inmitten antiker Webrahmen, Nähmaschinen und Kisten stehend vorgefunden hatte, packte er seine Koffer, gab ihr einen Kuss auf die Stirn und verschwand. Er fasste sich genervt an die Nasenwurzel, als würde er hoffen, er könne dort das verflixte fehlende Wort hinausziehen, würde er nur genügend Druck ausüben. Es half nichts. Das Wort, das er suchte, war seit langer Zeit in den Irrungen und Windungen seines Gehirns verschwunden gegangen. Wahrscheinlich hatte er es direkt nach dem Französischunterricht mit einem Glas Wodka weggespült. Je dois aller à la guichet. Vite. Er versuchte, sein schönstes Lächeln hervorzulocken, was ihm angesichts der Tatsache, dass er seit über 33 Stunden nicht mehr geschlafen hatte, sehr schwer fiel. In der Hoffnung, der gute Herr würde sich von seinen unbeholfenen Worten erweichen lassen. Dieser sah ihn erst etwas irritiert, dann belustigt an und wies ihn mit einer freundlichen Geste an, sich vor ihn zu stellen. Hätte er Zeit gehabt, dann wären ihm sicherlich die feinen Linien aufgefallen, die großväterlich neben den blassen Augen des korpulenten Passanten lagen. Aber die Zeit hatte er nicht, und so verschwand auch dieses Gesicht, wie schon viele vor ihm, wie die französische Vokabel, in den alltäglichen Normalitäten, im Zentrum der Bell-Kurve, in der Gewöhnlichkeit, die man nicht mehr wahrnimmt und irgendwann vergisst. Ein kleines, kaum merkbares Lächeln glitt über seine schmalen, rissigen Lippen, als er von dem Jungen am Schalter sein Ticket ausgehändigt bekam. Endlich konnte er den Gare de Lyon in einem der verdreckten Züge verlassen und das mit Taubenkot verschmierte Paris hinter sich lassen. Es würde nun nicht mehr lange dauern, bis seine Tochter ihn in der viktorianischen Halle der Victoria Street Station warm und herzlich umarmen würde. Sie würden sicherlich gemeinsam im nahegelegenen Park kurz einen wässrigen englischen Kaffee trinken, bevor sie ihm ihr neues Apartment zeigen würde. Er keuchte erleichtert, als er endlich den richtigen Bahnsteig erreicht hatte und er konnte schon den Duft des liebevoll zubereiteten Frühstücks riechen, das seine Tochter ihm in ihrem alten Toaster zubereiten würde. Die Engländer hatten zwar keine Ahnung, wie man Kaffee genießt, aber wenn es um Toast ging, konnte ihnen keiner etwas vormachen. Es verging nur ein Herzschlag, weniger als eine Sekunde. Mühevoll versuchte er, die Augen zu öffnen und blinzelte hartnäckig gegen den dichten, beißenden Staub an. Neben ihm lag ein junges Fräulein. Sie hatte sich offensichtlich zurechtgemacht und trug ein mit Spitzen verziertes Kleid und eine zerbrechliche Silberkette am Handgelenk. Daneben ragte weißer Knochen hinaus. Der dumpfe Knall hallte noch immer in seinen Ohren, trabte brutal durch seinen Schädel und erinnerte ihn an die wahnwitzigen Experimente, die er in seiner Kindheit mit seinem Cousin und dessen Kartoffelkanone getrieben hatte. Das Fräulein sah ihn entsetzt an und schien ihm etwas sagen zu wollen, aber da war nur dieses dumpfe Dröhnen und er hörte sie nicht. Zaghaft versuchte er sich aufzurichten, wollte sein Hemd glatt streichen, sich den Staub und die Schutzsplitter aus dem Haar schütteln. Seine Tochter würde mit ihm schimpfen, wenn er so unordentlich aus dem Zug steigen würde. Sie würde ihm bestimmt vorwerfen, dass er sich falsch entschieden hatte, er bei seiner Frau hätte bleiben sollen. Doch das wäre nicht schlimm. Er würde trotzdem englischen Toast bekommen und den grauenhaften Kaffee trinken. Seine Tochter würde ihn trotzdem noch so lieben, wie sie es getan hatte, als er sie vor den Altar geführt hatte. Die Erinnerung an ihr glockenhelles Lachen, den zarten Duft ihres Parfüms und ihre feingliedrigen Hände verblieb in seinen Gedanken, und er bemerkte das Geschehen um ihn herum nicht, hörte die Schreie nicht und verschwand langsam und ruhig. Genauso wie das französische Wort. Das war Flucht aus Paris, geschrieben und gelesen von Rahel. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting öffentliches Gebäude und es wurden die folgenden Clues eingebaut. Webrahmen, Bellkurve, Taubenkot, Kartoffelkanone und Toaster. Wir sind beeindruckt. Ihr habt es bis ans Ende der heutigen Kurzgeschichte geschafft. Aber bevor ihr schon wieder davon eilt, haben wir, wie versprochen, noch einige Informationen für euch. Clue Writing ist ein Literaturblog, der, wie so viele Freundschaftsprojekte, unter dem Einfluss von Koffein und nächtlichen Albereien entstanden ist. Seit jener verhängnisvollen Nacht schreiben beide Autorinnen, Rahel und Sarah, jeweils eine Kurzgeschichte pro Woche. Diese spielen immer an einem vorgegebenen Handlungsort und da das noch nicht schwierig genug wäre, werden zudem gewissenhaft 5 vorgegebene Stichworte, die Clues, integriert. Dadurch ist in der Zwischenzeit ein beachtliches und immer weiter wachsendes Textsammelsurium entstanden. Von actiongeladenem Abenteuer über ironische Romantik und Satire bis hin zum ernsthaft übertriebenen Horror, auf Clue Writing findet jede Leseratte etwas zum Knabbern. Und nun kommen dank dem Cluecast, dem Podcast zum Clue Writing Blog, selbst diejenigen auf die Kosten, die das Lesen lieber anderen überlassen. Weitere Informationen zu den Autorinnen und dem Projekt sowie viele weitere Kurzgeschichten sind auf dem Clue Writing Blog zu finden. Besucht uns ebenso auf Facebook, Twitter, Tumblr und Google+. Und vergesst nicht, den Cluecast zu abonnieren. Wir bedanken uns bei King Mob, die uns unter der Creative Commons License erlauben, unseren Podcast mit ihrer Musik zu verschönern. Bis zum nächsten Mal. Und vergesst nicht, der Rest sollte niemals schweigen sein.